Im Zusammenhang damit, dass der Kampf der südkoreanischen Organisation in verschiedenen Kreisen und Schichten für den Rücktritt der Präsidentin Park Geun-hye immer härter entfaltet wird, beantwortete der Sprecher des Konsultativrates für nationale Aussöhnung am 3. März die Fragen des Journalisten der koreanischen Zentralen Nachrichtenagentur. Der Sprecher sagte wie folgt: Mit dem Herankommen des Tages der gerichtlichen Verhandlung des südkoreanischen Verfassungsgerichts über die Anklage gegen Park Geun-hye lodern die Flammen des gesamten nationalen Widerstandskampfes für ihre Amtsenthebung wie bei einem gewaltigen Vulkanausbruch heftig auf. Das Kerzenmeer des Zorns und Protests in ganz Südkorea ist die Explosion des tiefen Grolls und Hasses der Bevölkerung gegen das konservative Regime. Es zeigt, dass sich die Südkoreaner so sehnsüchtig nach einer neuen Politik und einem neuen Leben sehnen. Die größte Schuld in Park Geun-hye, die sich durch ihre angeborenen Charaktere wie Unfähigkeit, Eigenmächtigkeit, Arroganz und Eigensinnigkeit einen üblen Namen macht, befasste sich nach ihrer Machtergreifung mit extremer Kriecherei, Landesverrat, innerkoreanischer Auseinandersetzung, faschistischer Diktatur und Korruptionen und trieb Südkorea in die größte Krise. Trotzdem versuchen Park Geun-hye, die als lebende Leiche ihrem Untergang entgegengeht und ihre Anhänger, dem Willen der Bevölkerung zuwider, ganz verzweifelt, ihr erbärmliches Dasein zu fristen und ihr landesverräterisches Regime aufrecht zu erhalten, statt sich für ihre unverzeihlichen und schändlichen Sünden zu entschuldigen und bittere Reue darüber zu empfinden. Der März, in dem ein Urteil über die Anklage gegen die Präsidentin Park Geun-hye gefällt wird, ist ein wichtiger Monat, in dem es entschieden wird, ob der bisherige gerechte Massenkampf der südkoreanischen Bevölkerung triumphiert oder nicht. Die Bevölkerung verschiedener Kreise und Schichten Südkoreas soll durch hohen Elan und unermüdlichen tapferen Kampf das Park Geun-hye-Regime, Schah der größten Landesverräter, hart bestrafen.